Während die Klägerin in der Klage vom 5. Oktober 1934 noch vortragen lässt, die Behauptung des Beklagten, das Kreuz befinde sich an der Stelle der Geschlechtsteile, sei ungeheuerlich und der Beklagte sage damit bewusst die Unwahrheit, muss die Klägerin im Schriftsatz vom 19. November 1934 einräumen, dass sich tatsächlich eine solche Figur, wie der Beklagte sie beschreibt, in einer der Klägerin untergeordneten Logen befindet. Damit ist die Behauptung des Beklagten als unstreitig erwiesen, die doch wohl die wesentlichste Behauptung und der Beweggrund der Klage ist. Die große Landesloge ließ nun vortragen, die Figur an Frankfurt am Main sei unvorschriftsmäßig. Durch die Freiheit des herstellenden Künstlers sei das Kreuz, das sich sonst in Höhe des Nabels befinde, etwas tiefer gerutscht. Schriftsatz der Großen Landesloge vom 19. November 1934. Bei allen übrigen Figuren befinde sich das Kreuz in Höhe des Nabels. Hierdurch ist natürlich noch in keiner Weise aufgeklärt, was das Kreuz gerade an dieser Stelle des Körpers bedeuten soll. Zum Beweise der Behauptung, dass nur die Figur in Frankfurt das Kreuz an der Stelle der Geschlechtsteile trage, legte die Große Landesloge 26 Fotografien der Figur des Schweigenden aus 26 Andreaslogen vor. Bei einer Nachprüfung der Fotografien ergab sich jedoch, dass sich bei mehreren der abgebildeten Figuren das Kreuz wesentlich unter Nabelhöhe befand. Man muss eben jede Angabe eines Freimaurers sorgfältig nachprüfen. Im Termin vom 4. Januar 1935 war der Großmeister der Großen Landesloge, Oberstleutnant von Heringen, persönlich anwesend. Auf meine ausdrückliche Frage, ob er vor Gericht ausdrücklich bestätigen könne, dass die Figur in Frankfurt wirklich die einzige unvorschriftmäßige Figur sei, die oben erwähnten Fotografien lagen in diesem Augenblick dem Gericht noch nicht vor, ob er also vor Gericht ausdrücklich bestätigen könne, dass die Figur in Frankfurt die einzige Figur sei, die das Kreuz an der Stelle der Geschlechtsteile trage, konnte Herr von Heringen keine bestimmte Auskunft geben. Der Vorsitzende bemerkte, er habe die Schrift »Die Freimaurerei« vor Gericht einem ihm bekannten Juristen zu lesen gegeben, dieser habe ihm mitgeteilt, auf ihn hätten andere Dinge einen viel stärkeren Eindruck gemacht als diejenigen Stellen, die die Freimaurer zum Gegenstand ihrer Prozesse gemacht hätten. Ich betonte daraufhin sofort, ich hätte doch in meiner Schrift in dem Abschnitt die altpreußischen Großlogen als Glied der Weltfreimaurerei Herrn Oberstleutnant von Heringen öffentlich vorgeworfen, in seiner Eigenschaft als Großmeister in den Erklärungen vom 8. Juni 1932 die Unwahrheit gesagt zu haben. Herr von Heringen hatte meine Schrift bei sich. Während er sie durchblätterte, sah ich, dass sie ganz genau durchgearbeitet war. Sehr viele Stellen waren angestrichen und fast jede Seite enthielt Bleistiftnotizen. Herr von Heringen erwiderte nun, die Stelle, an der ihm Unwahrheit vorgeworfen wurde, sei ihm entgangen. Auf meinen Hinweis, die vielen Bleistiftnotizen würden doch beweisen, dass die Schrift ganz eingehend durchgearbeitet worden sei, antwortete Herr von Heringen, die Bleistiftnotizen seien nicht von seiner Hand. Hierauf habe ich den ganzen Abschnitt über die Erklärung der drei Großmeister vom 8. Juni 1932 in der Gerichtsverhandlung verlesen. Herr von Heringen erklärte, er behalte sich alles vor, er hat es jedoch wohlweislich unterlassen, eine Klage einzureichen. Die Tatsache, dass die Freimaurer trotz genauester Prüfung aus meiner Schrift nichts anderes herauszugreifen wussten, als die drei Stellen, die den Gegenstand der oben mitgeteilten Prozesse bildeten, beweist, wie richtig und sachlich meine Ausführungen sind. Sechstens, festzuhaltende Unwahrheiten. In beiden Prozessen hat die Große Landesloge der Freimaurer, deutsch-christlicher Orden, dem Gericht einige Mitteilungen gemacht, die für die Zukunft festgehalten werden müssen. Immer wieder muss darauf hingewiesen werden, mit welcher Dreistigkeit die Freimaurer Unwahrheiten vortragen. Erstens, im Schriftsatz vom 29. März 1935 betreffend die Figur des Schweigenden. In welcher Art der Beklagte seinen Kampf und im Prozess seine Verteidigung führt, zeigt die Tatsache, dass er unter bewusster Ausnutzung von Schlagworten und irreführenden Zitaten die Klägerin mit den verbotenen und verfolgten Freimaurerlogen in Verbindung bringt. Die große Landesloge der Freimaurer will also den Anschein erwecken, als habe sie nie mit den humanitären Logen oder mit ausländischen Großlogen auch nur das Geringste zu tun gehabt. Zweitens, im Schriftsatz vom 29. Oktober 1935 lässt die Große Landesloge in dem Prozess betreffend Ellenberger dem Kammergericht vortragen: Die ungeheuerliche Verleumdung, die der Beklagte durch den Angriff auf den Gründer des Ordens verbreitet hat, ist geeignet, weiterhin gerade in diesen schwierigen Zeiten, in denen die Volksmeinung keinen Unterschied zwischen altpreußischen Logen und anderen Organisationen aus Unkenntnis macht, Ehre und Ansehen der Klägerin wie ihrer Mitglieder zu schädigen und sie in der öffentlichen Meinung herabzusetzen. Das Gericht kann und darf als Hüterin der Ehre der Volksgenossen der Klägerin, auch wenn sie in Liquidation ist, den Rechtsschutz nicht versagen. Drittens, im Schriftsatz vom 26. November 1935 trägt die Große Landesloge in dem Prozess betreffend Figur des Schweigenden dem Landgericht Berlin Folgendes vor: Die Literatur gegen die Freimaurerei setzt sich aus lauter Büchern zusammen, von denen das eine immer die unwahren Behauptungen des anderen übernimmt. Es sind immer dieselben Unwahrheiten, die mit dem größten Nachdruck wiederholt werden. In der verfassunggebenden Versammlung der Großen Landesloge vom 23. April 1933 trug der Ordensmeister der Großen Landesloge nach dem Ordensblatt des Deutschchristlichen Ordens vom 1. Mai 1933 unter anderem Folgendes vor: Unser Verhängnis war, dass wir immer trotz Widerspruchs zusammengeworfen wurden mit den humanitären Freimaurern und dass auch die anderen christlichen Großlogen nicht mit der gleichen Entschiedenheit wie wir sich zu demselben Ziele zu bekennen wagten. Was warf man dem Freimaurer vor? Wir seien künstliche Juden. Unser Brauchtum sei mit vieler List und Tücke so geformt, dass der zu uns Kommende fast ohne es zu merken mehr und mehr in die Gedankengänge des jüdischen Volkes hineingepresst würde. Sei er einmal zu uns gekommen, so finde er sich durch fürchterliche Gelübde verhindert, sich von uns zu wenden. Wir wissen, dass wir von dem Allem frei geblieben sind. In dieser Stunde bezeuge ich als ein im 70. Lebensjahr an der Schwelle der Ewigkeit stehender Mann vor Gott, vor meinem Gewissen und vor all diesen Ordensbrüdern, dass solange ich den Orden kenne, es sind 44 Jahre, und ihn aus der zurückliegenden Zeit bis zu seinem Entstehen beurteilen kann, nichts von diesen Beschuldigungen wahr gewesen ist. Derartiges trägt der Ordensmeister Balthasar Wolfrath noch im Jahre 1933 seinen Ordensbrüdern vor, obwohl er die Deutung der Symbole der höchsten Grade kennt und obwohl er weiß, dass die Große Landesloge durch Anerkennung und amtlichen Verkehr jahrzehntelang in der allerengsten Verbindung mit den humanitären Großlogen stand, deren Brüder zum Teil sogar gleichzeitig Mitglieder der jüdischen Bnei-Bris-Freimaurerlogen waren. Der zugeordnete Großmeister der altpreußischen Großloge zur Freundschaft, Oberregierungsrat Dr. Hübker, war mehrere Jahre lang Vorsitzender des verjudeten Vereins Deutscher Freimaurer. Überall sehen wir die einheitliche Bruderkette. Jeder Deutsche sollte sich immer wieder merken, was Reichsleiter Walter Buch, der oberste Parteirichter der NSDAP, in seiner grundlegenden Veröffentlichung »NSDAP und Freimaurer« vom September 1934 sagt: Die NSDAP hat aus den Erfahrungen und den Dingen, durch die sie seit der Machtübernahme Einblick in das undeutsche Wesen der Freimaurerei gewonnen hat, die Lehre gezogen, den Worten von Freimaurern ebenso wenig zu trauen wie jüdischen Versicherungen. Sie hat gelernt, dass beide dem besprochenen Wort in Gedanken eine andere Bedeutung beimessen, als dies im deutschen Sprachgebrauch sonst üblich ist. In Deutschland sind die Freimaurerlogen aufgelöst. Die äußere Organisation des Freimaurerbundes in Deutschland hat also ihr Ende gefunden. Am 8. August 1935 veröffentlichte der Völkische Beobachter einen Leitaufsatz »Das Ende der Freimaurerei in Deutschland«, in welchem mitgeteilt wurde, dass sich nach der Machtübernahme die humanitären Großlogen und der Odd-Fellow-Orden aufgelöst haben und dass sich die altpreußischen Großlogen am 21. Juli 1935 auflösten. Der Aufsatz gibt außerdem einen Überblick über das bisher erforschte politische Wirken des Freimaurerbundes und lehnt die Freimaurerei scharf ab. Die altpreußischen Großlogen liquidieren zurzeit ihr Vermögen. Die Tatsache, dass sich die höchsten Hochgradbrüder der großen Landesloge im Geheimen als Fortsetzung des Templerordens betrachten, zeigt, dass ein verbotener und aufgelöster Geheimorden durch viele Jahrhunderte im Geheimen weiter bestehen kann, wenn die jungen Geschlechterfolgen der Völker nicht genügend aufgeklärt werden. Möge diese Schrift dazu beitragen, dass der Freimaurerbund im deutschen Volk niemals mehr einen Staat im Staate bilden kann und dass das bisherige verhängnisvolle Wirken des Freimaurerbundes von dem ganzen deutschen Volke richtig erkannt wird. Karlsruhe im Lenzing 1936, Robert Schneider, Rechtsanwalt. Ende des Buches.